erstes Buch sechzehntens an Quintius von Briefe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Briefe von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Erstes Buch sechzehntens an Quintius. Dass du die Frage dir sparst, Freund Quintius, ob mein Gefild hier nähre mit Acker den Herrn, ob segne an Beeren des Ölbaums, ob an Wiesen, an Obst, an weinumschlungenen Ulmen. Sei dir Gestalt und Lage des Guts ausführlich beschrieben. Lang hin laufende Berge, gedrängt auseinander vom dunkeln Tale, doch so, daß kommend die rechte Seite bestrahlt sohl, aber die link abscheidend auf flüchtigem Wagen umduftet. Milde der Luft wohl lobst du, doch wie, wenn den Hecken umher voll rote Kornell und Pflaume gedeiht, wenn der Eiche Geschlechter reichliche Früchte dem Vieh und reichliche Schatten dem Herrn streuen. Traun, du gestehst, daß näher gerückt hier grüne Tarentum. Auch ein Quell, der den Bach zum Nahmbaren schwellet, so daß nicht kälter um Thracia sich noch lauterer windet der Hebrus. Stärkt das gebadete Haupt und stärkt im Trunke den Magen. Die Einöd so wert, ja sogar, wenn du glaubest, voll Anmut, stellet mich dir kernfest und gesund im schwülen September. Du lebst recht, wenn ernstlich du sein magst, wie du den Ruf hast. Wir, das sämtliche Rom, lobpreisen dich lange, wie selig. Aber ich fürchte, du traust hierin mehr anderen als dir. Und nicht gilt dir einzig der Weis und Gute für glücklich. Und wenn das Volk ringsher dir völlige Kraft und Gesundheit nachrühmt, bringst du vielleicht ein verborgenes Fieber zur Mahlzeit heuchlerisch mit, bis der Schauer die Hand mit dem Bissen erschüttert. Toren verhehlen dem Arzt aus übler Scham eine Krankheit. Wenn man dir Kriegstaten zu Lande gekämpft und in Meerflut sänge, mit solcherlei Worten das lauschende Ohr dir bezaubernd. Ob dir herzlicher wünsche das Volk heil oder dem Volk du. Dieses bewahr unenthüllt, der in Obhut dich und die Stadt hält, Jupiter. Siehe, das Lob des Augustus wäre dir kennbar, wenn du verträgst, das weis und tugendhaft du genannt wirst. Sprich, antwortest du dann im eigenen Namen? O, freilich, gern ein redlicher Mann und Verständiger heiß ich, wie du auch. Wer dies heute verliehn, hebt's morgen hinweg nach Gefallen. Wie, wenn das Volk die Gebund Unwürdigen gab und zurücknimmt. Lege sie, ruft's, mein sind sie. Ich leg und gehe betrübt ab. Gleich so riefe das Volk mir Dieb zu, schelt es mich unkeusch, lästert es, daß mit dem Strick ich den leiblichen Vater erdrosselt. Würd ich mit Harm anhören die Lüg und die Farbe verändern? Lügender er erfreut sich und zagt bei falscher Entehrung, wer als der Krank und des Arztes Bedürftige. Wann ist ein Mann gut? Wann er die Schlüsse des Rats, wann Recht und Gesetze bewahret, wann er in vielen und großen Gerichtsverhandlungen urteilt, wann er das Gut als Bürge, die Sach als Zeuge versichert. Aber es schaut den jeder im Haus und jeglicher Nachbar einen Schalk inwendig mit gleißendem Balge gezieret. Niemals stahl ich dir was, nie flüchtet ich, redet ein Knecht mir so. Des hast du den Lohn, nicht gerbt dich die Geißel, erwidre ich. Niemals morde dich wen, nicht weidest du Raben am Kreuze. Ich bin ehrlich und gut, kopfschüttelnd verneinst der Sabeller. Denn vorsichtig vermeidet die Grub auch der Wolf, und der Habicht scheut das verdächtige Garn und der Weih die verborgene Angel. Abscheu hat vor Sünden der Gut, aus Liebe der Tugend. Du wirst nur dich enthalten der Fehl, aus Furcht vor Bestrafung. Hoffst du es heimlich zu tun, du vermengst Volksgut und Altargut. Wenn du mir Bohnen entwendest von tausend Modien eine, dann ist mir der Schade doch nicht das Verbrechen geringer. Jener ehrliche Mann, den umher schaut Magd und Gerichtshof, wann er die Götter versöhnt mit des Schweins Gab oder des Rindes, hat laut Janus, o Vater, und laut er gerufen Apollo, regt er die Lippen und fleht unvernehmbar, schöne Laverna, gib mir zu täuschen, o gib mir gerecht zu scheinen und heilig. Breite mir Nacht um die Sünd und Gewölk um meinen Betrug her. edleren sinns denn ein knecht und freieren wäre der geizhals wann er zur erde sich bückt um den haftenden pfennig am dreiweg nimmermehr denn welcher begehrt der fürchtet auch hier nächst welcher in furcht fortlebt der ist kein freier mir jemals waffen verlor in dem kampf und der tugend posten verließ wer immer zu mehren das gut anstrebt und unter der last keuscht weil ja verkaufen du kannst den gefangenen schenk ihm das leben nutzbar bleibt er zum dienst vieh weid er und ackere mühsam schiff er und wog als krämer im winternden schwalle der meerflut steh er der lieferung vor und schleppe getreid und bedarf her ein gutdenkender mann wird herzhaft sagen o Pentheus, Thebäs waltender Fürst, was mein Unwürdiges soll ich dulden als Zwang? Ich nehme die Güter dir, nämlich Besitz, Vieh, Hausrat, Silbergeschirr. Dir geschenkt sei's. Unter gestrenger Aufsicht halt ich dich fest in zwängenden Banden und Fesseln. Selber der Gott wird, wann ich es will, mich lösen. Vermutlich meinet er dies, ich sterbe. Der Tod ist das Ende der Laufbahn. Ende von Brief 16.